Deutschlandfunk Soundcheck. September's coming on. Summer won't be back for long. Das Thema heute, Experiment oder nur Revival. Gitarrenbands heute. Am Mikrofon begrüßt sie Thomas Elbern. Let's start a big fire. Let's shake it up. Let's try to burn brighter. There's no one here to catch our fall. No one here to hear us call. City's built for you and me. Running through these empty streets. This city's built for you and me. Aus Stockholm in die internationalen Charts. Das waren die Scissors mit Spirit. Die Band ist dank ihres Überraschungshits Jerk It Out weltweit präsent. Heute im Soundcheck geht es um die Frage Experiment oder Revival Gitarrenbands heute. Und bei der Fülle von Gitarrenbands, die aus dem Boden sprießen, ist das eine berechtigte Frage. So viel steht fest, richtig neu klingt fast keine der aktuellen Bands dafür, sind aber viele angesagt wie nie zuvor. Liegt es daran, dass Computermusik langweilig geworden ist oder eine neue Generation Gitarrenbands die 60er zum Beispiel wiederentdeckt hat? In Schweden scheint das Zweitere der Fall zu sein, zum Beispiel die Gruppe Mando Diao, die mehr nach Revival klingt als nach allem anderen. Da ist der folgende Songtitel schon ganz passend, Down in the Past. Diese Band spielt sich gerade in die Top-Liga der britischen Gitarrenbands. Seit 92 gibt es Feeder. Die Gruppe hat sich von Wales nach London verlagert und hat sich seitdem immer mehr auf ausgefeiltes Songwriting verlegt. Und man kann wirklich sagen, Feeder werden von CD zu CD immer besser und spielen demnächst sogar in den ganz großen Arenen im Vorprogramm von U2. Feeder mit Feeling Ommermund. Im Moment gibt es eine richtige Welle von Gitarrenbands aus den USA, die alle irgendwie nach den 80er Jahren klingen. Ein Beispiel sind die Killers aus dem Spielerparadies Las Vegas. Das klingt nach Duran Duran, vielleicht nach Ultravox, vielleicht nach Big Country. Alles Bands, die in den 80ern groß waren. Den Killers und ihren Fans kann es egal sein, denn sie haben diese Zeit gar nicht bewusst erlebt. Da waren sie noch viel zu jung. Hier mit ist den Killers jedenfalls ein richtiger Hit geglückt. Killers mit Somebody Told Me. Vor einigen Jahren schon rief das britische Q-Magazin die Rückkehr des Softrock aus. Gemeint waren Gruppen, die heute im Geist von Fleetwood Mac und 10cc musizieren, also Bands aus den 70ern. Und gerade aus Frankreich, wo man die Dinge lieber etwas sanfter klingen lässt, kamen auf einmal Bands, die dieses Klischee erfüllten. Beispiel Phoenix, die nicht nur Englisch singen, sondern auch klasse Songs abgeliefert haben und eine internationale Fangemeinde haben. Klingt nicht neu, aber dafür, wie Popmusik sein sollte. Extrem eingängig. Phoenix mit Everything is Everything. Things are gonna change, and not for better. Don't know what it means to me, but it's hopeless, hopeless. Gotta get you home, could be with anyone. I think of what I've done, you know it all. Everything. things I do possess, sometimes they own me too. What they're gonna do to me? I think it's hopeless, hopeless. What I can't explain, I'm sure you get it well. Since I always wanted, I always wanted you. Everything is everything. The more I talk about it, the less I do control. Everything means everything. Can't understand a word. I put the stuff I'm saying. Aus Washington D.C. stammen Dead Meadow. Ihr psychedelischer Gitarrensound klingt sicher etwas nach Revival, hat was von Black Sabbath, hat was von Hawkwind und von frühen Neil Young Songs. Sie erheben auch nicht den Anspruch, etwas Neues zu machen, sondern bleiben melancholisch und melodiös ihren Helden treu. Für Freunde von Lavalampen und Schwarzlichtatmosphäre, Dead Meadow vom aktuellen Album Feathers mit At Her Open Door. Gang of Four wieder auferstanden. Das war meine erste Idee, als ich diese Band das erste Mal gehört habe. Das war Block Party aus London, die sich extrem von der Nach-Punk-New-Wave-Musik der frühen 80er inspirieren ließen und mit ihrer ganz eigenen Melange heute eine Menge junger Leute begeistern. Hier ist die Frage dieses Soundchecks besonders knifflig. Es gibt Aspekte von Revival sowie komplett aktuelle Komponenten. In den 80ern gab es zum Beispiel kaum einen schwarzen Sänger, der in einer Gitarrenband eine solche Stimme entwickelte wie heute Block Party. Wir hörten Block Party mit Helikopter. Völlig zeitlos dagegen und sehr einmalig auf ihre Art und Weise sind die schottischen Mogwai. Gitarrenband ja, aber mit Experimenten, wie zum Beispiel bei dem Song Hunted by a Freak, bei dem die Gruppe einen Stimmverfremdungseffekt, den Vocoder, benutzt. Und das ist für Gitarrenbands äußerst selten. Heraus kam ein Song von zeitloser Klasse, den man sich sicher auch noch so in 10 bis 20 Jahren anhören kann und dann auch staunen kann. Hunted by a Freak heißt der Song, hier Mogwai in der Live-Version. Mogwai aus Schottland mit Hunted by a Freak. Ebenfalls aus Schottland stammen Snow Patrol, Pixies, Dinosaur Jr., alles Bands, die Mitte der 80er groß waren. Die werden jetzt von Snow Patrol mehr oder weniger abgelöst. Snow Patrol hätten mit ihrem Sound auch Ende der 80er überzeugt. Jetzt sind sie 15 Jahre später dran und es hört sich immer noch gut an, ist aber sicher nicht neu. Hören wir Run von Snow Patrol. Light up, light up. Ein kleines Phänomen ist die britische Band Duffs aus Manchester. Sie fingen als Elektroprojekt an und entwickelten sich mehr und mehr zur Gitarrenband. Duffs mögen manchmal alt klingen, aber sie haben eine extrem moderne Herangehensweise an ihren Sound. Da sind die Duffs extreme Perfektionisten. Da steckt unter der Haube eine Menge aktueller Technik, aber auch eine Vision, wie was zu klingen hat. Und das hört man bei dem neuen Album besonders. Da sind eine Menge Gitarren involviert. Duffs vom Album Some Cities mit Almost Forgot Myself. Thank you. darfst zu Elbow, auch einer Gruppe aus Manchester, die neben den gleichen Produzenten auch einen ganz ähnlichen Anspruch haben, alles herauszuholen, was möglich ist und mit ihren Mitteln eine neue Musik zu kreieren, die zuerst mit Gitarre entsteht, die dann aber im finalen Mix immer mehr in den Hintergrund gerät. Dafür gibt es seltsame Chöre und Sounds, die an Filmmusik erinnern. Alles in allem eine unheimliche Stimmung und irgendwo auch Zeitgeist pur. Elbow mit Fugitive Motel. Side of the road, melt in a memory, slide in a solitude. Not till I can read by the moon, am I going anywhere? Not till I can read by the moon. Blow your kiss, it should reach you tomorrow, as it flies from the other side of the world. From my room in my fugitive motel, somewhere in the dust bowl, while it flies from the other side. You always look tired, she said. I'm admired, I said. You always look tired, she said. Not till I can read by the moon, I'm not going anywhere. Not till I can read by the moon. Blow your kiss, it should reach you tomorrow. Reach you tomorrow. It flies from the other side of the world. Somewhere in the dust bowl, somewhere in the dust bowl, it flies from the other side of the world. You can't stay closed, everyone knows. You hear through the walls in this place. Cigarette holes for every lost soul. To give up the ghost in this place. Give me strength, give me wings, give me strength. Side of the world. other side of the world. Das war es auch schon fast in Stunde 1 im Soundcheck. Hören wir bis zu den Nachrichten noch Minor Majority aus Norwegen, die extrem amerikanisch klingen. Mit Up For You And I ist ihnen ein schönes Gitarrenalbum gelungen. Hören wir Wish You Know, gleich gibt's eine weitere. Wanna know for sure, for sure.